1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute haben wir eine offene Sendung, eine freie Themennacht. Ihr könnt euch melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin gespannt auf eure Anrufe und eure Themen. Und der erste Anrufer ist Uli und Uli ist 57. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Oh, eine Frau. Eine Frau, eine die weibliche Uli. Die Uli. Vermutlich heißt Uli Ulrike. Richtig, genau. Aber ich sage und darf Uli sagen. Aber sicher. Sehr gut. Uli, weswegen rufst du an? Mein Thema ist oder sind scheinheilige Saubermänner. Scheinheilige Saubermänner? Ja. Was verbirgt sich dahinter? Da verbirgt sich hinter die Männer, die Riege aus dem höheren Management, die alle fremdgehen. Kennst du solche? Ja, allerdings. Also Männer aus dem höheren Management. Ja. Bist du mit so einem verheiratet? Gewesen. Ach. Mit einem bin ich noch verheiratet, allerdings getrennt lebend inzwischen. Auch aus dem höheren Management? Ja. Und ich frage mich mittlerweile, es geht ja durch die Medien und durch die Yellow Press, welche Prominenten alle fremdgehen. Irgendwie gehört es ja heute anscheinend zum guten Ton dazu. Ja, nicht unbedingt. Ja, aber man hat so den Anschein, dass unsere Männer meinen, es gehörte nun dazu und es gehört zum guten Ton bei ihnen, das auch alles mal zu durchleben. Meinst du, dass es ist eine Erscheinung der gesellschaftlichen Schicht? Das glaube ich mittlerweile. Gibt es das nicht überall? Ich glaube nicht so exzessiv, wie es in den Etagen ist. So, du warst verheiratet, fangen wir mit dem ersten Mal an. Ja. mit einem sehr gehobenen Manager. Ja. Sehr gehoben. Sehr gehoben. Sehr gut. Wie lange verheiratet? Mit dem war ich 15 Jahre verheiratet. 15 Jahre? Ja. So, und was ist da dann Schlimmes in dieser Richtung passiert? Also der Mann sehr viel auf Geschäftsreise. Mhm. Wie die so sind. Wie die halt so sind. Ja. Und zu Hause der liebevolle Ehemann und Vater und im Freundeskreis unheimlich hoch angesehen und gesellschaftlich angesehen in allem, was du dir vorstellen kannst. Mhm. Und dann kommt nach einigen Jahren ein Brief ins Haus, wonach eine Frau aus dem damaligen Osten an die damalige Stadt, wo wir gewohnt haben, geschrieben hat, dass sie gern die Adresse des Herrn sowieso haben möchte. Ja, da stünden doch da doch mal so geldliche Unterstützung für ein Kind an. Ach. Und da ich zu Hause die Post immer geöffnet habe, das auch unter uns so abgesprochen war, habe ich dann erstmal beim Amt angerufen und die sagt mir, ja, also da gibt's eine Frau, die ein Kind hat. Mhm. Und die sagt, also ihr Mann wäre der Vater dieses Kindes. Sprich, dein Mann? Das war richtig, das war dann 1990 nach der Maueröffnung. Ja. Wo sie dann alle die Möglichkeit hatten, also hier auch Adressen und so weiter rauszufinden. Mhm. Ja, und dann, mein Mann war des Öfteren in der damaligen DDR beruflich. Das heißt, das hat sich dann bewahrheitet, es war so. Das war so. Wie hat er reagiert, als mitbekam, dass du es weißt? Abgestritten. Abgestritten? Abgestritten. Aber irgendwann ging das nicht mehr abzuschreiben? Nee, das ging dann irgendwann nicht mehr, weil dann auch ein Vaterschaftstest anstand. Und wie hat er sich dann rausgeredet? Da ging nichts mehr mit rausreden. Dann war es also 100% und aber dann habe ich da auch die Konsequenzen gezogen und bin gegangen. Ja, aber waren dann nicht doch noch ein paar Jahre bis zu eurer Trennung? Anderthalb Jahre. Ach so. Die habe ich dann noch durchgehalten, aus finanziellen Gründen, gebe ich ehrlich zu. Ja. Und ja, dann habe ich mich von meinem Mann getrennt und bin wieder meine eigenen Wege gegangen. Ihr hattet ein Kind zusammen? Wir hatten ein Kind zusammen, ja. Und dann hast du dich in den nächsten Top-Manager verliebt. Ja, das, wie das so schlimm ist, ne? Ich war in der Werbung tätig und habe ein paar Jahre alleine gelebt. Mhm. Und dann lief mir wieder so ein Exemplar über den Weg. Mhm. Und was hat der angestellt? Das ist ja noch schlimmer. Der hat dann mit mehreren Frauen getrieben. Ich sage heute immer, wenn man mich fragt, mit wem ich zusammen war, sage ich immer mit dem zweiten Tiger Woods. Wie lange warst du mit dem zweiten Tiger Woods zusammen? Jahre. Auch nochmal 10 Jahre. Ja, ja, und dann waren die letzten 2 Jahre so, dass er sich nicht nur Escort-Ladies geholt hat. Er hat auf sämtlichen Internetplattformen war er unterwegs. Er hatte alle 2-3 Wochen eine neue, und wenn er allein in Skiurlaub war, da kamen dann Anrufe. Ich habe es dann rausgefunden. 10 Jahre warst du mit ihm zusammen. Ja. Nach wie vielen Jahren hast du es denn bei ihm rausgekriegt? Nach 5 Jahren. Aber dann warst du nochmal 5 Jahre mit ihm zusammen? Ja, wir waren 10 Jahre zusammen und 5 Jahre verheiratet. Ach so. Mhm. Ja. Mhm. Danach bin ich dann in ein ganz tiefes Loch gefallen. Mhm. Ich weiß nicht, hast du schon mal diesen Ausdruck Broken Heart Diseases gehört? Nee. Das ist, wenn die Seele deinen Körper außer Gefecht setzt. Ja. Es war bei mir so, dass ich dann ins Krankenhaus musste, weil meine ganze rechte Körperhälfte hörte nicht mehr auf mich. Ja, sowas gibt es, in der Tat. Ich kannte den englischen Ausdruck nicht, aber in der Tat. Hattest du mit dem zweiten auch nochmal ein Kind? Nein, nicht mehr. Mhm. Nein, das nicht mehr. Nehmen wir mal an, das ist ein Phänomen der Upper Class in der Gesellschaft, in der Wirtschaft. Ja. Nehmen wir das mal an. Wobei ich ja glaube, dass es schon auch überall so verbreitet ist. Aber nehmen wir es mal an. Worauf führst du es zurück? Auf den Stress? Auf das Sattsein der Herren. Ah, interessante These. Auf das Sattsein der Herren. Ja, das hat mein Ex mir sogar bestätigt. Weil die alles haben und alles kriegen? Ja, und dann, denen ist langweilig. Obwohl die ja eigentlich immer so viel zu tun haben, angeblich. Wenn die viel zu tun haben, machen sie was verkehrt. Die haben doch den Finger für Arbeit. Du machst und du machst. Ah ja, du meinst, wenn man eine gewisse Position erreicht hat, dann delegiert man. Richtig. Dann ist man zwar sehr viel auf Geschäftsreise und so, aber die wirklich stressige Arbeit machen andere. Ganz genau. Ja. Also ein guter Manager ist sehr gut im Delegieren. Mhm. Und ich habe es Gott sei Dank geschafft, mich heute noch mit meinem Ex treffen zu können zum Essen und so. Und er hat mir bestätigt, dass er zu mir gesagt hat, ihm ist langweilig. Unfassbar. Er hat alles, er kann sich alles leisten. Wie verletzend und beleidigend für dich aber auch. Das ist unheimlich verletzend und beleidigend. Das heißt, du warst ihm auch langweilig? Na logisch, ne? Anders kann es ja nicht sein. Ich war so die graue Eminenz im Hintergrund, die ihm für alles und jedes den Rücken freigehalten hat, mit auf Firmenveranstaltungen gegangen ist und da entsprechend präsentieren musste. Mhm. Und solche Geschichten, ja, und dann kommt aber hintenrum sowas zum Vorschein, ne? Ja. Als du dem Zweiten da auch auf die Schliche gekommen warst, hat der das auch zunächst abgestritten? Ja, logisch. Aber irgendwann ging's auch nicht mehr? Nee, irgendwann ging's auch nicht mehr. Und dann kam irgendwann die Erklärung mit der Langeweile? Na, das hat er mir damals nicht gesagt. Ach so, das hat er jetzt gesagt. Erst vor ein paar Monaten gesagt, als wir uns wieder zum Essen getroffen haben. Wahnsinn. Als ich ihn dann mal gefragt habe, wie es denn jetzt aussieht und wie er sich fühlt und keine Ahnung. Und ja, ihm ist schon wieder langweilig. Mich wundert, dass wo du schon damals bei dem ersten Top-Manager schlechte Erfahrungen gesammelt hast, dass du dir dann nochmal einen geangelt hast. Ach, Domian, es ist so schwierig. Ich habe schon wieder so einen. Ich wollte sagen, such dir mal so einen richtigen, netten, soliden Schreiner. Du, das hätte ich fürchterlich, fürchterlich gerne. Aber irgendwie laufen mir diese Männer nicht über den Weg. Bist du selbst auch noch berufstätig im Moment? Nicht mehr, nein. Das heißt, du hast so viel Geld von den Männern da mitgekriegt, dass du gar nicht arbeiten musst? Also ich muss es im Moment nicht, das stimmt. Du musst es, das ist natürlich auch sehr komfortabel. Aber dazu muss ich zu meiner Entschuldigung sagen, ich bin auch mit den Herren, solche Männer ziehen ja auch immer um, von Hü nach Hott, ne? Ja. So, die Karriere muss ja vorangehen. Ja. Also gehen sie auch an alle Orte, wo es dann die höhere Position gibt. Mhm. Ich war auch jetzt mit meinem letzten Mann die letzten 10 Jahre nicht in der Lage, einen Job zu machen, weil wir ewig umgezogen sind. Ja. Immer wenn wir Fuß gefasst hatten, hieß es, nee, jetzt gehen wir woanders hin. So, und jetzt hast du schon wieder so einen. Ja, ich hoffe mal. Domian, ich hoffe ganz stark, dass der ein bisschen anders gestrickt ist. Aber er ist auch wieder beruflich ganz oben angesiedelt. Er ist beruflich auch wieder ziemlich oben angesiedelt, ja. Jetzt kann man sich ja fragen, warum tut sie das? Warum tut sie das? Ich glaube, dass ich mit meiner Persönlichkeit solche Männer anziehe. In der Tat, das habe ich gerade auch gedacht. Irgendwas ist da so, du willst es irgendwie auch, ziehst sie auch an. Da kann man nur hoffen, dass du diesmal einen besseren Griff gemacht hast. Vielleicht. Wie alt ist er? Du glaubst doch nicht, dass ich jetzt nochmal heirate. Nein, das brauchst du auch gar nicht. Nee. Ist er denn so, auch in deinem Alter? Nee, er ist ein paar Jahre jünger, 5 Jahre jünger. Naja, okay. Vielleicht ist es dann auch nicht mehr gar so schlimm wie vor 20 Jahren zum Beispiel. Da waren die Jungs, die Männer dann noch aktiver. Ja, ich weiß nicht. Man also weiß alles, nicht. Was so ab 45 aufwärts ist, für mich haben die alle irgendwie mittlerweile eine Macke. Ja. Haben die, das wollte ich gerade noch fragen, haben diese Männer, die dann ja auch in verantwortungsvollen Positionen waren, haben die mit dir auch über ihren Job gesprochen? Immer. Immer. Ich wusste immer bestens Bescheid, was in der Firma los ist, und wir haben sehr viel uns über den Job unterhalten. Ich war sehr integriert in diese Themen überall. Ich hatte gestern einen interessanten Anrufer. Das war ein Mitarbeiter auf einer Bank. Ja. Und er hatte so ein sehr schlechtes Gewissen, dass er jetzt schon seit Jahren, seit 10 Jahren macht er das, Leuten Produkte aufschwatzen muss, von denen er entweder keine Ahnung hat, was man so hört immer wieder, oder von denen er weiß, die sind gar nicht gut. Aber er hat den Druck von ganz oben. Ja. Hast du solche Interne auch mitbekommen, dass er... Also ja, meine Tochter war bei der Bank und die ist genau aus dem Grund gegangen. Ja, ich meine jetzt auch bei deinen ehemaligen Männern, dass die letztendlich auch moralisch sehr fragwürdige Dinge getan haben, nur um nach oben zu kommen. Nein. Nee, also das auf keinen Fall. Das wundert mich. Also die soziale Verantwortung war bei den beiden Männern wirklich extrem gut. Ah ja. Ja, Uli. Ja. Jetzt hoffe ich nur, dass der Dritte besser wird. Ja, drück mir mal ganz fest die Daumen. Ganz, ganz fest. Und wenn irgendwas passiert, ruf uns bitte an. Dann müssen wir beide wieder reden. Alles klar, Domi. Alles Gute und toi, toi, toi. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer, unter der ihr uns hier erreichen könnt. 1 live und WDR Fernsehen, oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Steffen. Steffen ist 42. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Domian, ich rufe erstmal an, ich wollte erstmal sagen, Entschuldigung, ich bin total aufgeregt. Kann ich verstehen. Steffen, erstmal schön, dass du da bist. Ja. So, jetzt sag mir mal, weswegen du anrufst. Ja, ich habe ein sexuelles Verhältnis mit meiner Topfpflanze, mit meiner Zimmerpflanze, und schon lange, seit 20 Jahren circa. Wir wiederholen. Du hast ein sexuelles Verhältnis mit einer Topfpflanze, eine Zimmer... Meiner, nicht mit einer. Nee, meiner, ja. Entschuldigung, also mit deiner Zimmerpflanze. Ja. Was ist denn das für eine Pflanze? Das ist ein Gummibaum, ist das. Du hast ein sexuelles Verhältnis mit einem Gummibaum? Ja. Ja, das rührt daher. Ich habe das erstmal nochmal große Kompliment an deine Redaktion. Die hat sich wirklich bemüht, auch um mich und auch sehr sensibel. Die sind sehr nett, ja. Und wie gesagt, ich bin auch begeistert, dass ich mit dir erstmal reden darf. Ne? Mhm. Also, das klingt natürlich jetzt für viele Leute äußerst schräg. Ein sexuelles Verhältnis mit einem Gummibaum. Ja, das, ne? Und viele werden sagen, hat der einen Knall oder will der den Domian verarschen? Ich glaube, dass du mich nicht verarschen willst. Nein. Denn wir haben auch in dieser Sendung immer wieder mal solche sehr bizarren Sachen gehört, wo Leute an Gegenständen großes sexuelles und erotisches Interesse haben. Ja, bei mir hat das ja, wie gesagt, eine Vorgeschichte. Ich habe das auch... Erzähl mal. Ja, es ging darum, ich hatte so mit 20 rum oder so, hatte ich einen großen Gummibaum gehabt. Ich schlaf auch ziemlich lang und dann ist dann auch die Jalousie zu und so, und es kommt nicht viel Licht rein. Mhm. Da ist mir mal eine eingegangene Pflanze. Mhm. Ich habe da ich bin ein sehr sensibler Mensch. Mhm. Und mir tat das total weh. Mhm. Und das war braun, der Baum und alles und sowas. Und ich habe sowieso, bin ein sehr schüchterner Mensch. Ja. Und habe da nicht viel Kontakte. Ja. Und nur war der Baum ja tot. Der war dann tot gewesen. Und das tat mir total leid. Und da hast du dir einen neuen gekauft. Habe ich mir einen neuen gekauft gehabt, aber nicht sofort. Ja. Na, Jahren dann das wieder. Aber mir ging das immer durch den Kopf dann. Ist das der, den du jetzt immer noch hast? Nein. Nein, da gab's. Die halten bei mir eh nicht lange. Und das ist ja auch das Problem. Weil ich ja immer zu Zeiten schlafe, wo andere Leute arbeiten. Und das ist eben, ich bin Nachtarbeiter in dem Sinne wie du. Ja, was machst denn du nachts? Ja, nachts, dadurch, dass ich erkrankt bin, ist eine neurologische Erkrankung, möchte ich nicht weiter drauf eingehen, darum geht es ja nicht, aber ich bin eher ein Nachtmensch wie du. Achso, das heißt, im Moment arbeitest du nicht, aber du bist von Natur aus eher ein Nachtmensch. Ja, so, lass uns zurückkommen zum Gummibaum. Ja. Wie hast du gemerkt, dass ein Gummibaum für dich etwas erotisch-sexuelles bedeutet? Es fühlt sich erstens sehr gut an. Wenn man den Baum und die Blätter anfasst. Wenn ich die Blätter anfasse und der Stamm, der ist hart. Ja. Das klingt jetzt sexuell, so ist es auch. Ja. Das heißt, Und ich muss auch dazu, dadurch, dass ich ein schüchterner Mensch bin und auch früh verrendet bin, der enttäuscht mich nicht. Ja, der ja. Macht, gibt keine Widerwort. Wenn ich Lust habe auf Sex, ich onaniere auf die Blätter. Du onanierst auf die Blätter? Ja, und das gibt mir eine Befriedigung. Ja, und was passiert dann, wenn du darauf onaniert hast? Wischst du das denn sauber oder bleibt das dann so? Nee, ich wisch das dann auch sauber. Würdest du sagen, dass du diesen Baum liebst? Ich liebe den dann auch. Ich gebe ihm, gut, es ist immer der gleiche Name, aber er hat einen Namen. Und der wäre? Der heißt Hans-Georg. Hans-Georg. Ja. Das ist ja lustig. Wie groß ist denn Hans-Georg? Hans-Georg ist, muss ich jetzt zu so schätzen, das ist so, was ist denn das, 80 Zentimeter? Ach so, ein Meter. Ja. Es gibt so, ja so Riesengummibäume. Nein, ich habe ja keine Berliner Altbauwohnung oder sowas. Nee. Hans-Georg, Entschuldigung. Hans-Georg. Ja. Sprichst du mit ihm auch? Ja, natürlich. Ich streichel auch die Blätter dann mal. Und was erzählst du? Sag ich dann, nachher kriegst du wieder was zu trinken und jetzt halt durch, ne? Und, ja. Und zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe, sage ich, geh mir bitte jetzt nicht ein, nachher kriegst du wieder was zu trinken. Ja, vielleicht klingt das für dich verrückt, also das ist für mich so der Alltag dann. Oder? Aber du sorgst dich auch sehr darum, dass er gutes Wasser mit Düngemittel ja, und ja, so, klar. Das schon also, alles. Ja. Also mit Düngemittel jetzt nicht unbedingt, aber dass er zum Beispiel, nur mal angenommen, man hat eine Nacht drüber geschlafen und der Wasserhahn wurde nicht benutzt. Das ist ja, das Wasser ist ja dann schon eine Nacht über in der ganzen Leitung und so gewesen. Ja, ein bisschen warm. Dann lasse ich das erstmal 5 Minuten laufen, dass der nicht das... Achso, der soll nichts Abgestandenes bekommen, nein, sondern das Frische. Nicht, dass das irgendwie so abgestanden ist. Und dann kriegt er auch, aber nicht das Kalte und nicht ganz Heiße, sondern drehe ich ein bisschen auf. Dann. Ne? Du sagst, die Gummibäume, die du hattest, hießen immer Hans-Georg? Heißen immer von Anfang an Hans-Georg. Warum? Weil ich, ich hatte mal früher, hatte ich mal einen Freund gehabt, der hieß so, oder beziehungsweise den ich angehimmelt hatte, ein Lehrer. Ach so. liegt da dem zugrunde auch eine schwule Ader? Ja, ich habe ja schon deinen Redakteuren gesagt, also ich bin bisexuell und heutzutage eigentlich praktisch mehr 70-80% eher schwul. Ja, hast du denn in deinem Leben überhaupt schon mal Sex mit einer Frau oder einem Mann gehabt? Bis zum Äußersten kam es nie. Ja. Wenn es dann... Das war dann eher mehr ein bisschen rumfummeln. Mhm. Aber dass ich so abspritzen kann, wenn ich das jetzt... Darf ich das sagen? Jetzt nur so? Ist es raus, nun können wir es nicht mehr rausschneiden, ich verstehe schon. Also bis zum Höhepunkt kommst du mit einem Menschen nicht. Nein. Hast du eine Erklärung dafür, dass das mit einem Menschen... Ja, ich war früher sehr dick gewesen und ich habe da auch Hemmungen, mich dann nackig zu machen. Mhm. Und das habe ich Da braucht man sich natürlich... Vor Hans-Georg dann nicht. Nee, vor Hans-Georg muss man sich überhaupt nicht schämen. Nein. Da kann man dick sein, richtig. Da muss man sich nicht gewaschen haben. Ich wasche mich aber vorher. Ach so, also wenn du mit Hans-Georg Sex hast, dann wäschst du auf dich. Auf jeden Fall. Ich hab die Haare auch gewaschen und alles. Im Ernst? Du machst dich richtig schick für Hans-Georg, bevor es dann losgeht? Ja, und ich zieh mich an. Ich trage auch gerne dann, hab mir bei, ich möchte jetzt nicht, weil das ist ja jetzt auch Schleichwerbung. Es gibt ja diese Erotik-Shops. Ja. Dann, Dann ziehst du dir irgendwelche geilen Sachen an? Ja. Also irgendwelche Tangas oder weiß ich was? Tangas und auch, so Netzteile. So Netzteile. Mhm. Und wie lange dauert dann die sexuelle Aktion zwischen dir und Hans-Georg, dem Gummibaum? Das kommt immer ganz drauf an, wie ich drauf bin, ne? Naja, kann das auch schon mal eine Stunde dauern? Das kann, eine Stunde nicht. Eine Stunde nicht? Halbe Stunde oder so, ne? Und berührst du dann auch so mit deinem ganzen Körper den Gummibaum und reibst dich vielleicht so ein bisschen an ihm? Ja, das reizt mich ja auch dann. Wie soll ich sagen, dieser Kontakt. Das heißt, als ob mich einer eben anfasst, ne? Ja, das heißt, du berührst deinen Penis dann auch mit den Blättern oder die Blätter berühren deinen Penis? So kann man es sagen, ja. Ja, muss man dann ja so sich dann vorstellen. Ich dachte, ich durfte das jetzt nicht mehr sagen, weil ich eben schon mit Abspritzen gesagt habe. Jetzt hast du es ja nochmal gesagt. Entschuldigung. Nein, wir verstehen ja schon, dass du das nicht vulgär meinst. Nein, auf keinen Fall. Hast du das schon mal irgendjemandem erzählt? Nein, noch niemals. Noch niemals? Nein. Das ist ja spektakulär. Und du erzählst es hier zum allerersten Mal in deinem Leben? Ja, ich muss auch dazu sagen, ich habe eben auch deine Redaktion darum gebeten, die hat auch Gott sei Dank zugestimmt, dass ich meinen Vornamen, also dass das nicht mein echter ist. Ja, das ist ja absolut okay. Ich hoffe, mich erkennt keiner anhand meiner Stimme. Ja, ja. Denn wenn ich nächstes Mal im Geschäft irgendwelche Blumen kaufe, dann werden die sich wundern. Das ist ja der mit Hans-Georg. Jetzt gleich wieder sechs. Ich jetzt mal wieder, nein, ernsthaft jetzt, also ich lasse auf meine Gummibäume nichts kommen. Das klingt vielleicht jetzt hier so blöde Gummibaum und Gummi und so ein Scheiß. Es gibt für mich nur die. Es hat sich so entwickelt im Laufe der Jahrzehnte. Es könnte rein theoretisch auch eine andere Pflanze sein, ne? Oder? Rein theoretisch? Naja, der Gummibaum. Ja, klar, rein theoretisch schon, aber da ich ja das Schlüsselerlebnis damals hatte, habe ich ja gesagt, ne? Ja, ja, ich verstehe. Außerdem fühlt der sich wirklich schön an, ein Gummibaum. Ungewöhnlich. Also die Blätter, genau. Hast du noch nie einen Gummibaum gehabt? Doch. Nein, also ich habe noch keinen. Deine Porzellanhirsche. Nein, ich hab noch nie einen Gummibaum gehabt, aber meine Mama hatte früher einen Gummibaum. Ja? Insofern erinnere ich mich durchaus, wie die Dinger aussehen, ja. Also wie die Bäume, ich will nichts Despektierliches sagen. Ja. Das geht dann so, ja, seit 20 Jahren ungefähr, ne, wie du gerade gesagt hast. Seit 1989. Weil die eben auch keine Widerworte geben können. Ja. Und die sind unkompliziert. Ja, das ist eben, ja, du ziehst das jetzt ein bisschen. Nein. Ich habe es jetzt nur noch mal so wiedergegeben. Heißt das so für dich, du bist jetzt Anfang 40, dass du dir eigentlich so Menschen abgeschminkt hast, dass du gar nicht mehr mit Menschen Sex haben möchtest? Oder bleibt da doch noch so ein geheimer Wunsch? Ja, es kommt drauf an, wie du das definierst. Meinst du jetzt Sex bis zum Schluss oder so Fummeln und sowas? Fangen wir mal mit Fummeln an. Wäre das nochmal was für dich? Mit ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Ja, gut, Fummeln schon, aber so irgendwie aber so, dann so richtig so nackig machen und... Ach, nicht mit dem Höhepunkt dann? Nein. Wäre das denn möglich, dass du in deinem Zimmer neben Hans-Georg mit einem Mann zum Beispiel kuschelst und fummelst? Nee, also nee. Wenn Hans-Georg im Zimmer ist, das geht gar nicht. Warum? Meinst du, Hans-Georg ist eifersüchtig? Nein. Weil du dann abgelenkt bist? Nein, ich bin dann abgelenkt, weil er dann da ist, weil er ja mein offizieller Sexualpartner ist. Und das möchte ich dann auch nicht. Stellen wir uns mal vor, du sagst, du bist doch mehr tendenziell schwul. Da hast du so einen richtigen knackigen Kerl bei dir. Na, ich stehe mehr auf feminine Männer, Na egal, also ein Typ, den du richtig scharf findest. Ja. Nehmen wir mal an, der liegt da und da steht Hans-Georg. Das geht dann gar nicht. Nee. Lass mich fragen. Wäre es so, dass du letztendlich Hans-Georg attraktiver fändest vielleicht als den attraktiven Mann? Nein, ich hätte Hemmung. Ach so. Mhm. Darum geht es. Ich hätte Hemmung oder wenn ich sowas plane, dass ich zum Beispiel, aber was schon seit 5-6 Jahren gar nicht mehr vorkommt, dass ich überhaupt jemanden in der Wohnung reinlasse, weil ich möchte das nicht. Also das ist mein privater Bereich. Dann muss Hans-Georg ins Badezimmer. Dann würde Hans-Georg, nicht ins Badezimmer würde ich nicht, ins Schlafzimmer, weil da mehr Licht ist. Ach so. Ich kann ihn nicht ins Bad. Ich habe im Badezimmer kein Fenster, da ist nur so eine Lüftung. Na gut, für eine Stunde kann der da mal stehen. Nein, das möchte ich aber nicht. Okay. Ich kann den nicht sagen. Ich verstehe. Herr Steffen, das finde ich ausgesprochen schräg, aber es ist dein Leben und wenn du das für dich so arrangiert hast, ist das auch völlig in Ordnung. Vermisst du das denn nicht manchmal doch, dass du dich vielleicht mit einem Menschen mal austauschen möchtest? Ja, wie meinst du jetzt austauschen? Naja, sexuell? Nein, oder auch, dass du eine... Hans-Georg kann dir ja keine Antwort geben. Hast du nicht mal Sehnsucht nach... Das ist ja jetzt nicht so, dass ich um Gottes Willen keine Menschen mag oder sonst was. Selbstverständlich. Mhm. Ne? Und am meisten liebe ich Frauen, aber platonisch. Mhm. Mhm. Und oder zum Beispiel, schwule Männer, die okay sind. Die mag ich auch sehr gerne. Ja. Aber also es ist keine, eigentlich keine Sehnsucht mehr so da bei dir nach einer großen Liebe zu einem Menschen. Nee. Und vor allen Dingen, er enttäuscht mich ja nicht. Beziehungsweise, wenn ich sage, ja er, das ist ja, ja irgendwie ist es ja auch ein bisschen krank, weil die gehen mir ja noch ziemlich schnell ein. Wie lange hält denn so ein Hans-Georg? Ja, ich sag, ein Hans-Georg, ich weiß nicht, wie lange sie generell halten in der freien Natur, aber bei mir halten sie vielleicht ein Jahr. Ach, aber ich glaube, dann beanspruchst du Hans-Georg zu sehr. Nein. Ich glaube, unser Gummibaum früher zu Hause, der hat ewig gehalten. Das mag gut sein. Ich habe aber vorhin schon erwähnt gehabt, dadurch, dass er wenig Licht bekommt oder ja, so. Ja, wahrscheinlich nicht geht ihm. Ja. Und deswegen, daher rührt ja auch mein Fetisch. So, dass Steffen. Das vor gut 20 Jahren mir der erste Jahr eingegangen genau, war. Genau, hast du gerade erzählt. Steffen, also ich danke dir erstmal für das Vertrauen, dass du uns das hier erzählt hast. Das ist schon eine Überwindung, wenn man sowas eher Ungewöhnliches... Ich hoffe, es hat mich keiner anhand meiner Stimme erkannt. Nein, das hoffen wir auch nicht. Wenn es dein Ding ist, dann mach es so. Wenn du dich doch nochmal in einen Menschen verlieben könntest, wäre vielleicht auch eine gute Erfahrung noch, das würde ich dir auch wünschen. Ja klar, wenn ich nochmal Vertrauen zu Menschen hätte. Und, ne, und ich würde sagen, du grüßt ganz herzlich Hans-Georg von mir. Ja, das werde ich machen. Darf ich noch eine Bitte äußern? Gerne, ja. Könnte ich von dir ein Autogramm haben? Ja, sehr gerne. Dann legst du auf. Könntest du bitte auf draufschreiben für dich und Steffen und für Hans-Georg. Ja, beziehungsweise deine Redaktion sagt mir meinen echten Vornamen und ich habe das verstanden. Das ist sehr schräg. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Autogramm für einen Gummibaum geschrieben. Und das mache ich dann sehr gerne nachher nach der Sendung. Da bedanke ich mich. Sehr gerne. Steffen, alles Liebe, alles Gute. Soll ich dranbleiben? Nein, du legst auf, du wirst nochmal angerufen von meinem Leuten. Alles klar. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Bist sehr nett, ne? Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, Hans-Georg. Hans-Georg, der Gummibaum. Für Hans-Georg werde ich herzlichst für Hans-Georg auf den Gummibaum schreiben. 1.27 Uhr haben wir. Und hier ist Frank. Und Frank ist 29. Guten Morgen, Frank. Ja, guten Morgen, lieber Domian, grüße dich ganz herzlich. Hallo Frank, hast du gerade mitgehört? Ja, mir geht richtig heute scheiß Folgendes. Erzähl von dir. Ich bin seit 2 Jahren bei der Berufsfeuerwehr. Ja. Und wir hatten circa vor 2,5 Stunden einen Einsatz, einen Wohnungsbrand mit Menschenrettung. Mhm. Dann sind wir da hingefahren, haben routiniert da die Sachen gemacht und... Wir sind da rein. Die Menschen waren in der Wohnung? Da waren erstmal Babys in dem Zimmer drin. Babys, also mehrere? Ja, Babys, 5 Säuglinge. 5? 2 Stück von dieser Frau, wo in der Wohnung war, und die anderen 3 von der Nachbarin, wo aufgepasst hat. Dann sind die Kollegen rein. Und weil da eine ganz starke Rauchentwicklung sich gebildet hat, konnten sie nicht mehr die Hand vor sich sehen, die Kollegen. Mhm. Dann sind die rein, haben 2 Stück rausgeholt und in diesem Zimmer waren noch so viele Spielzeugbabys, Puppen. Mhm. Da haben sie aus Versehen so Puppen raus und sind sie gleich wieder reingerannt und haben die anderen Säuglinge geholt. So. Mhm. Es sind 2 Säuglinge gestorben, weil sie so voller Rauchvergiftung waren. Mhm. Und diese 3 Notärzte, wo dann gekommen sind, haben sie versucht wieder zu beleben und mein Gott. Und alles. Und ich kann dir sagen, ich habe das gesehen. Dann habe ich zu meinem Fahrdienstchef gesagt, kann ich bitte nach Hause? Dann kam speziell ein Notfallseelsorger dahin an diese Stelle und hat sich um die Kollegen gekümmert. Und jetzt lasse ich mich erstmal krank schreiben, gehe zum Psychologen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin mir am Überlegen, ob ich das Ganze abbrechen soll. Das war mir echt zu viel heute. Wie lange machst du denn diesen Job schon? 2 Jahre. Ich bin frisch von der Schule gekommen. 2,5 Jahre, ne? Ja. Hast du gerade gesagt. Ja, stimmt. Und das war mir einfach zu viel und ich verstehe, bin total kaputt jetzt. Mhm. Was war denn deine Aufgabe oder was wäre deine Aufgabe heute? Ich war hinten, hab die Maschine bedient, hab denen Wasser gegeben, dass sie löschen können. Ja. Ich wollte erst mal mit rein, aber dann hat mein Fahrdienstleiter gesagt, sei so gut, geh hinten ran und mach das, dann bin ich halt da hinten geblieben. Ist das der bisher härteste Einsatz für dich gewesen? Ich bin das richtig, es war mein zweiter Einsatz erst. Obwohl du über zwei Jahre dabei bist, das ist ja. Weil ich war mehr im Vorausfahrzeug. Ach so. Ja. Ach so. Da mache ich gerade Ausbildung. Waren noch dazu extra und ich kann dir sagen, das war echt der Hammer. Und wo du das gesehen hast, wie der Kindernotarzt die Säuglinge wiederbelebt hast, das war einfach ein Schock für mich. War so ein kleiner Wurm, weißt du? Ja, natürlich, klar. Das ist echt. Ich war da. War total geschockt und hab gesagt, was, wo bin ich jetzt im falschen Film oder was? Waren denn in dieser Wohnung auch noch Erwachsene? Ja, eine Mutter und die ist dann rausgerannt und hat halt auch geschrien, hat gesagt, da sind noch Babys drin. Und dann hat der Truppführer nochmal extra Leute reingeschickt, dass es dann schneller geht. Das war Wahnsinn, dass da fünf Babys in der Wohnung ja, waren. Ja, das hat keiner, selbst die Polizei hat es nicht verstanden. Mhm. Und jetzt sind da Spezialisten dort und untersuchen noch, wo das herkam. Ja, was ist die Ursache des Brandes? Das wissen die noch nicht. Das wird dann, ich denke, Montag, Dienstag wird das... Weißt du, ob das die eigenen Kinder der Frau sind, die gestorben sind? Nee, oder? Das kann ich dir nicht sagen. Das weiß man noch nicht. Nein. Was für eine Katastrophe. Ja. Weißt du, ich komme frisch von der Schule als ganz frischer Feuerwehrmann und muss dann so eine Scheiße erleben. Ich habe mir ja bewusst den Job ausgesucht, weil es ja Spaß macht. Aber dann gleich so was Krasses, das ist schon heftig. Wie hat die Frau denn, wie hast du die denn erlebt? War total schockiert und hat rumgeschrien, meine Baby, hilfst du mir? Und die ist dann auch hinterher kollabiert. Und dann haben wir die erstmal versorgen müssen, dann ist die zusammengebrochen. Und dann kam dann der Notarzt, hat es um sich gekümmert. Das war echt krass. Das ist ja wirklich eine unglaublich tragische Situation. Da sind fünf lebende Babys und da sind auch noch Puppen, die ähnlich aussehen. Ja, das Problem ist, durch diese ganz starke Rauchentwicklung haben die Kollegen selbst nicht einmal die Hand vor ihrem Masken gesehen. Ich verstehe. Das heißt, da ist man ja wie vor eingeschränkt. Habe ich das gerade richtig verstanden? Masken. Dass die dann Puppen gerettet haben, aber... Ja, und da sind wo die das dann gesehen haben, sind die sofort wieder reingerannt. Wahnsinn. Und haben dann, und auch diese Lampen nebendran in dem Helm haben nichts gebracht, so verqualmt, war dieses Zimmer. Hast du mit den Kollegen noch reden können? Das muss für die auch ganz schlimm sein, wenn die sich vor Augen halten, dass sie eine Puppe gerettet haben und deshalb zu spät reingekommen sind. Das war für drei Kollegen auch ganz schlimm, weil die selber Kinder haben und das war echt schon der Hammer. Also die waren ganz klein, die Kinder noch, Brüche, Säuglinge. Und jetzt lasse ich mich erstmal krank schreiben und die Kollegen. Und dann begebe ich mich sofort am Montag in psychologische Behandlung. So, du bist 39 Jahre alt und hast eben erst vor über zwei Jahren erst diesen Beruf angefangen. Was hat dich motiviert, in diesen Beruf zu gehen? Um Menschen zu helfen, die in Not sind. Was hast du vorher gemacht? Vorher habe ich in der BASF gearbeitet. Bei BASF? Ja. Aber fühlt man sich denn das nicht vor Augen, bevor man in so einen Beruf reingeht, dass man... Natürlich, schon habe ich mir schon ganz bewusste Gedanken darüber gemacht, dass man da mal so schlimme Dinge sieht. Absolut, aber ja. Aber ich denke, ich habe die Berufung, ich habe die Gabe und das möchte ich ausführen. Und da muss man wirklich abschalten, da muss man wirklich... Das heißt, theoretisch hast du dir das vorgestellt, es kann was sehr Schlimmes passieren, aber dass es dann in der realen Erfahrung dann so schlimm ist, hast du dir nicht denken können. Das Problem ist, ich habe mir schon viele Dinge vorgestellt, wie schlimm es sein wird. Aber wenn du dann dort bist, glaub ich. Realität, und siehst du das noch, das ist scheiße. Wird man denn da in diesem Job in der Ausbildung auch hintrainiert auf solche ganz schweren Situationen? Ja, da kriegt man so Videos gezeigt. Und dann sind da spezielle Notfallseelsorger da, die dann auf uns schauen, wie wir reagieren. Ob wir heftig werden, ob wir traurig sind und so. Aber das hast du alles absolviert, das hat funktioniert. Ja, na klar, das ging war jetzt. Eine sehr schwere Ausbildung. So, jetzt lässt du dich erstmal krank schreiben und lässt dich psychologisch betreuen. Ja, und ist es ja sehr frisch, es ist ja gerade eben erst passiert. Ja. Dennoch, was schwirrt dir so durch den Kopf? Willst du weiter in diesem Beruf arbeiten? Ich fühle mich als Versager. Finde ich nicht. Ich fühle mich total als Versager, Domian. Ich weiß es nicht, warum. Ja, aber ich finde, das ist... Ich wollte ja noch mit rein, aber der Fahrdienst hat gesagt, nein, mach hinten die Maschine. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn ich mit reingegangen wäre. Mhm. Ja, vielleicht sind das jetzt auch genau die Dinge, die du mit deinem Psychologen besprechen musst. Mhm. Natürlich ist dieser Job, den du oder den ihr da habt, ungeheuer wichtig, weil ihr natürlich auch Leben rettet. So ist es, ja. Vielleicht kannst du an einer anderen Stelle weiterarbeiten, dass du nicht direkt ganz vorne an die Front musst. Ich kann ja auch als Leitstellendisponent arbeiten. Zum Beispiel. Das heißt, dass ich dann die Fahrzeuge rausschicke. Versager auf keinen Fall in dem Sinne. Durch dein Verschulden ist ja heute nichts Schlimmeres passiert. Das kann man ja schon mal so sagen. Es ist klar, aber ich weiß ja, wenn ich mit reingegangen wäre, hätten wir vielleicht noch mehr Säuglinge rausholen können. Was meinst du, wie es den Kollegen heute Abend geht, die Puppen rausgeholt haben? Die sind ausgewechselt worden, die Kollegen. Also das stelle ich mir ganz schlimm vor. Und denen man auch keinen Vorwurf machen kann. Aber dennoch muss es für die Männer, glaube ich, ganz dramatisch aber sein. Aber der eine Kollege, weil das war schlimm, der ist raus, hat seine Maske abgezogen, hat die weggeschmissen und hat geschrien und hat sich auf den Boden geguckt und hat geheult. Mhm. Bin ich erstmal gleich hin. Mhm. Und habe ihn dann in den Arm genommen, das ist normal, haben ihn ganz, ganz doll arg gedrückt. Mhm. Dann kam so ein Spezialist von Notfallseelsorge, hat sich dann um uns gekümmert und dann habe ich nur noch geheult. Ja. Also, das finde ich eine richtige Entscheidung, dass du dich erstmal rankgemeldet hast, denn da musst du jetzt erstmal für dich eine Linie finden, mache ich weiter, wie mache ich weiter und wie positioniere ich mich da in dem neuen Job? Ich weiß nicht, vielleicht war das für mich eine Prüfung oder was meinst du? Vielleicht, vielleicht. Das halte ich durchaus für möglich. Vielleicht wirst du nach ein paar Wochen sagen, gut, dass ich das so, also natürlich nicht gut, dass das passiert ist, aber dass du einmal dann auch so einen harten Einsatz mitgemacht hast, weil du kannst nur letztendlich davon profitieren. Aber es wurde gleich gesagt zu uns, es kann mal ganz grobe Sache auf uns zukommen, wo wir nicht erwarten. Klar. Zum Beispiel ganz kurz noch ein Berufskollege, wo in der BSF ist, die sehen ja noch schlimmere Dinge wie wir. Mhm. Und der hat gesagt, er macht sich jetzt schon mittlerweile 20 Jahre und hat gesagt, er ist froh, wenn er bald in Rente ist. Mhm. Andererseits habe ich so extrem hohen Respekt vor euch, die ihr das macht. Ihr leistet einen ganz großen Dienst an den Menschen und an der Gesellschaft. Ich mache das von Herzen. Ja. Und das Problem ist, du weißt nie bei jedem Gong, bei jedem Alarm, wo losgeht, du kriegst zwar gesagt am Funk Wohnungsbrand oder was oder einen schweren Verkehrsunfall. Aber wenn du dort bist, dann gute Nacht, dann kommt das wahre Leben. Nein, natürlich. So, Frank, jetzt biete ich dir zunächst mal noch ein Gespräch mit meiner Psychologin an. Oh, das wäre echt toll. Das ist ja schon mal dein Anfang und alles weitere wirst du dann mit deinen Leuten da bereden. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und dass du eine richtige Entscheidung findest dann in den nächsten Wochen, wie es mit dir weitergeht. Und ich möchte mich bei dir bedanken, dass ich überhaupt die Zeit du für mich genommen hast. Sehr gerne. Und für diese paar Minuten, ja? Sehr, sehr gerne. Dann legst du bitte auf, Frank, und die Heide, das ist meine Psychologin heute Nacht, die ruft dich gleich an. Okay. Dir alles Liebe, gell? Dir auch. Alles Gute. Tschüss. So. 0800 220 5050. Unsere Nummer, unter der ihr uns erreichen könnt. Und hier ist die Evelyn, 54. Guten Morgen. Hallo? Ja, hallo? Ja. Hallo? Ja. Evelyn. Ja, genau. So, schön, dass du da bist. Ja, danke. Um was geht's denn? Es geht darum, dass ich halt, wie gesagt, 54 Jahre alt bin und ich dann mich im Alter noch mal in einem jungen Mann verliebt habe, der 38 Jahre ist und der Türke ist. Ja. Ich aber auch verheiratet bin, noch. Ach, du bist noch verheiratet? Ja, aber ich im Trennungsjahr lebe. Ja. Ich hoffe, dass ich die richtige Entscheidung treffe. Ich habe wahnsinnige Angst davor. Wie lange bist du denn in diesen jüngeren Mann schon verliebt? Also wir kennen uns 4 Jahre. Ja. Wir haben uns kennengelernt, sind aber dann im Prinzip wieder getrennt worden, weil damals noch nicht das Internet war. Aber wir dann uns wiedergefunden haben im April, in dem Moment, wo er mir halt gesagt hat, er hat mich im Facebook wiedergefunden. Ach so. Also einer von euch hatte kein Internet. Internet gab es ja damals nur auch schon, vor 4 Jahren. Ja, okay, aber noch nicht so intensiv wie jetzt. Okay. Und wir uns dann wiedergefunden haben und dann auch erstmal ganz freundschaftlich uns unterhalten haben, weil mein Vater damals im Pflegefall war oder zum Pflegefall geworden ist und er zu mir gestanden hat und mein Ex-Mann oder meine Familie nicht hinter mir gestanden hat. Und also das heißt aber, du hast ein, das ist eine wirkliche, du bist nicht nur in ihn verliebt, sondern er ist in dich auch verliebt und ihr habt eine Affäre im Moment. Ja, ja, und was heißt eine Affäre? Also ich bin dann im Juni zu ihm hingeflogen. Wo wohnt er denn? Wir haben dann da eine Woche verbracht. Wo wohnt er denn? In Cede. Achso, in der Türkei? In der Türkei, ach so, genau. Achso, er ist gar nicht in Deutschland? Nein. Achso, aber er war früher in Deutschland? Nein. Nein? Nein. Ihr habt euch damals in der Türkei kennengelernt? Richtig. Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Ja. Spricht er Deutsch? Er spricht Deutsch, er spricht Englisch. Also wir können uns super verständigen. Und da bist du also im Juni hingeflogen? Ich bin im Juni hingeflogen, habe gleichzeitig halt meiner Familie gesagt, dass ich mich halt von meiner Familie trenne. Familie heißt, wie viele Kinder hast du? Ich habe einen Sohn, aber der 26 Jahre alt ist, also ein erwachsener Mensch. Ja, was sagt der dazu? Er ist nicht so begeistert, aber ich mir sage, dass er halt ein erwachsener Mensch ist und ich mein Leben jetzt führe. Und natürlich. Ja. Aber die Ehe war sowieso schon kaputt. Ja. Ja. Ja. Weil wir haben uns sehr auseinandergelebt und durch den Pflegefall von meinem Vater, wo ich halt 7 Monate nur im Krankenhaus war, nur in Reha war, ich wirklich so kaputt war und keinen Rückhalt von meiner Familie hatte. Ach so. Also von deinem Mann hattest? Von meinem Mann und auch von der Restfamilie. Von der Restfamilie. Ja. So, jetzt nochmal zurück zum nächsten letzten Jahr. Du bist dann runtergeflogen? Ja. Cede, sagst du, da wohnt er? Ja, ja, genau. Und dann hat es wieder richtig gefunkt zwischen euch beiden. Ja, richtig. Ist er denn solo? Er ist solo. Und habt ihr euch damals irgendwie so touristisch kennengelernt? Hat er irgendwas im Tourismus gemacht? Genau, genau. Er war halt in dem Hotel, wo wir immer hingeflogen sind. Ja. Und wie gesagt, wir haben uns da immer sehr nett unterhalten, aber mehr war nicht. Ach, das heißt, du hast ihn kennengelernt, als du mit deinem Mann dort unten Urlaub gemacht hast? Genau. Ah. Ja. Verstehe. Und da ist aber nie was passiert? Nein. Arbeitet er jetzt immer noch in dem Hotel? Er arbeitet jetzt im anderen Hotel und ich bin halt dann im ab dem 20. September 3 Monate in der Türkei gewesen und habe dann da ja im Prinzip wie Mann und Frau mit ihm gelebt. Ja. Also 24 Stunden waren wir zusammen. Hast du bei ihm gewohnt dann auch? Ja. Ja. Und? Wir haben da ein Apartment gehabt. Und das hat gut geklappt? Das hat super geklappt, ja. Außer dass halt mein Mann Tag und Nacht im Prinzip Telefonterror gemacht hat, was halt unserer Beziehung nicht gut getan hat und mir auch nicht gut getan hat. Aber ist jetzt die Sache mit deinem Mann so abgeklärt, dass er dich jetzt in Ruhe lässt? Nein. Immer noch nicht? Nein. Ich bin halt dann, ich musste dann halt nach 3 Monaten, weil das Visum ja abgelaufen ist, musste ich dann halt ja wieder zurückkommen und bin dann halt am 16. Dezember wieder hier hingekommen und hab dann erstmal bei einem Freund gewohnt und hab dann ganz schnell, Gott sei Dank, eine Wohnung hier gefunden in Bonn. Und aber dein Mann hat sich noch nicht arrangiert damit, dass es vorbei ist. Er will immer noch und ist eifersüchtig und gönnt dir das Neue nicht. Da ist immer noch ein Krieg tobt da. Wie stellst du dir das denn, das Leben mit dem 38-jährigen türkischen Freund vor? Willst du ganz in die Türkei gehen? Ja, ich denke, ich werde in die Türkei gehen oder halt umgekehrt, dass er halt hier hinkommt, nach Deutschland kommt. Was natürlich dann schwierig ist, was soll er hier arbeiten dann? Er ist halt in der Tourismusbranche und hat Tourismus studiert. Ach so, und ich hoffe, dass er dann hier halt einen Job findet. Und will er denn nach Deutschland? Er will nach Deutschland, aber nur wegen mir, weil er logischerweise sagt, ich habe in der Türkei sehr viele Möglichkeiten, einen Job zu finden. Aber wenn du lieber in der Türkei leben oder in Deutschland leben möchtest, dann komme ich zu dir. Will er dich heiraten? Ja. Willst du ihn auch heiraten? Ich denke ja. Ja? Ja. Und es ist alles ganz klar, dass du da nicht ausgenutzt wirst? Das ich denke schon, ja. Ja. Weil man muss ja nicht heiraten, man kann ja erstmal zusammen sein. Ja, ja, klar, ne? Sicher. Ja, ja, ja. Denn wenn er unbedingt dich heiraten will, wäre das für ihn ja auch von Vorteil. In dem Sinne nicht, weil wie du eben jetzt schon gesagt hast, er hat ja da seinen Job und er verdient da auch als Türke relativ gut. Und wenn er hier hinkommen würde, stand er auch erstmal vor einem Nichts. Dann würde ich dir wirklich auch einfach so grundsätzlich mal dringend raten, lass das mal ganz langsam sich entwickeln, ohne Heirat. Dann bist du eine freie Frau und kannst dein Leben genießen und dann kann man ja nach 1-2 Jahren immer noch gucken, wie es ist. Auf keinen Fall jetzt irgendwas Überstürztes machen. Ja. Ihr könnt auch pendeln, du kannst ab und zu da sein oder er kommt ab und zu mal hierher, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie man das am besten organisiert. Ja, okay. Du sprachst gerade auch noch so von der Restfamilie. Ja. Die rümpfen doch wahrscheinlich all die Nase, ne? Wenn du einen jungen Türken hast in der Türkei, das ist ja nun gerade nicht standesgemäß so. Eben, genau. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, also ich bin auch noch jung geblieben und ich bin zwar 54 Jahre alt, aber ich habe jetzt sehr viele Vorstellungsgespräche auch gehabt, arbeitsmäßig. Und jeder bescheinigt mir, also dass ich wie 45 aussehe. Ja. Und dementsprechend... Das macht die Liebe, die macht dich jetzt noch jünger, als du ohnehin schon aussiehst. Ja, eben. Das glaube ich schon. Ja, das glaube ich auch. Ich wollte noch was fragen, das hatte ich damals gerade nicht ganz richtig verstanden. Ja. Die jetzt neue Initiative, die ist von ihm über Facebook ausgegangen. Er hat dich angeschrieben. Er hat mich angeschrieben. So war es, ja. Das wollte ich nur noch mal ganz klar wissen. Ja. Wie erlebst du denn mit ihm die Sexualität? Sehr gut. Wenn du das vergleichst mit deinem Ehemann? Ist schon ein großer Unterschied, ja. Ja. Wie lange warst du verheiratet? Wir sind jetzt halt 27 Jahre verheiratet. Ah ja, das ist natürlich eine sehr lange Zeit. Ja, ja, ja. Aber ich habe meinen Mann halt sehr, sehr früh kennengelernt und bin irgendwann in dieser bequemen Schiene reingerutscht, wo man halt sagt, okay, man wird versorgt. Ja. Ich bin arbeiten gegangen für just for fun, so mehr oder weniger, wie man so mich nicht mehr brauchte und das Ganze, aber durch meinen Vater, der halt dann zum Pflegefall geworden ist, ich ins Grübeln gekommen bin und gedacht habe, das kann halt daneben nicht sein. Und mir auch jeder, der in meiner Umwelt sich jetzt irgendwie mich näher kennt. Da muss noch was passieren. Ja, so. Ja. Gesagt hat, ich habe immer einen unglücklichen Ausdruck gehabt. Ich habe den in meiner Arbeit gesucht, ich habe den in meinen Eltern gesucht, ich habe den überall gesucht, nur nicht in meiner Ehe. Also hat sich das da gravierend was verändert. Ja. Es sei dir wirklich gegönnt, Evelyn. Ich wünsche dir von Herzen viel Glück und eine ganz tolle Liebesgeschichte mit deinem Freund. Ja, vielen Dank. Und lass dich da nicht niedermachen von den ordentlichen Verwandten. Das ist dein Leben und dein Glück. Aber sehr vorsichtig. Heirate nicht, ne? Und ich weiß. Das sagt jeder. Ja. Und, Ich will da nicht unnütz Misstrauen sehen, aber ein gesundes Maß an Vorsicht ist, glaube ich, geboten. Ja, ne? Ja. Ich danke so, dir ganz alles Gute herzlich. Von Herzen, Evelyn. Ja, ich danke Liebe. Dir auch. Tschüss. Ja, tschüss. Und hier ist Thorsten. Thorsten ist 38. Guten Morgen. Hallo, Domia. Hallo, Thorsten. Mein Thema ist folgendes. Also ich bin jetzt 38 Jahre alt. 38, ich habe 48, glaube ich, gerade. Nee, 38. 38, ja. Und ich habe eigentlich bis zu meinem 25. Lebensjahr ganz viel Sport getrieben und habe so 85 Kilo gewogen bis zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Und jetzt bin ich 38 und ich wiege jetzt 230 Kilo. Nein. Wirklich. 230 Kilo? Ja. Und du hast vor 10 Jahren noch 80 Kilo gewogen? Richtig, genau, ja. Was für einen Sport hast du betrieben? Langstreckenschwimmen. Boah, das ist natürlich ein absolut toller Sport. Und ja, hatte man auch eine tolle ästhetische Figur. Absolut. Und konnte sich so die Freundin aussuchen und so weiter. Und es ist einfach so bei mir, durch einen Interessenswechsel dazu gekommen, dass ich nicht mehr so viel Lust auf Sport hatte. Ich habe mich mehr so für Architektur interessiert und Modefotografie und nicht mehr so viel für Sport. Was auch komisch ist, dass jemand, der bis 25 so massiv Sport betreibt, dann davon weggeht. Ja, aber ich hatte irgendwie genug. Ich habe vor meinem 6. Lebensjahr einen Sport, also Schwimmen, gemacht. Und das hat mir immer sehr viel Freude und Ausgleich auch verschafft. Bloß ich hatte halt einen Interessenswechsel, ja, und habe dann einfach weiter so viel gegessen, wie ich beim Sport gegessen habe. Also ich habe bis zu 6-7 Mal die Woche trainiert. Ich verstehe. Und musste ja früher als Sportler immer Energie aufnehmen. Ja, ja. Da waren die guten großen Portionen ja dein Freund. Das ist interessant. Ich hatte meinen Bekannten, der auch sehr intensiv Sport betrieben als Sportler war. Ja. Der auch immer Unmengen gegessen hat. Und ich sagte immer zu ihm, wenn ich so viel essen würde wie du, würde ich platzen. Nee, sagt er, er verbrauchte es. Insofern ist mir das sehr eingängig, wenn du sagst, du hast dann einfach weiter gegessen, obwohl du keinen Sport mehr getrieben hast. Ja, und es hat sich langsam gesteigert und mein Problem ist jetzt... Aber lass mich kurz fragen, wenn du sagst, es hat sich langsam gesteigert, du hast 80 Kilo gewogen. 85. Okay, als du bei 100 warst, hättest du doch so merken müssen, ich muss hier Notbremse ziehen. Ja, da haben auch mein Umfeld, das sind auch viele Sportler halt gewesen, die so Triathlon oder Ironman machen, die hatten dann schon mal gesagt, Junge, jetzt ist aber genug, genau, mit dem Essen und so und... dann ist es aber so gewesen, bei mir durch Studium und so, habe ich dann so Essen als Kompensation betrieben. Aus Stressgründen? Ja, aus Stressgründen zum Teil auch. Mhm. Und das hat sich jetzt so verselbstständigt. Du kannst es mir nicht glauben, aber ich versuche seit 6 Jahren, das jetzt loszuwerden. Das muss ja für dich irre sein, wenn du dich jetzt im Spiegel anguckst und guckst dir die alten Fotos von vor 10 Jahren an. Ja, das ist richtig heftig und das ist so, wenn man mich jetzt schätzen würde von außen, würde man vielleicht denken, ich wiege 150, weil ich noch vom Sport her so eine Grundkonsistenz auf dem Körper habe, aber es ist tatsächlich 230. Und 230 ist für mich so eine Wahnsinnszahl. Wie groß bist du denn? 1,80. Ja. Und ich wohne im Altbau und ich muss jeden Tag diese 4 Stockwerke da hoch. Das ist schon ein bisschen crazy. Aber was ich nur sagen wollte ist, ich versuche jetzt seit 6 Jahren da runter zu kommen. Mhm. Ich hatte es schon auf 160. Dann war ich im Fitnessstudio, habe dann aber auch wieder viel gegessen. Ja. Und ich komme aus Hamburg, also wohne in der Nähe von der Außenalster, wo ich früher einmal drum gejoggt bin. Mhm. Da kann ich heute nur noch auf der Bank sitzen und ich würde mir so wünschen, dass ich das wieder schaffe, runterzukommen. Ich mache noch Nordic Walking ein bisschen, bloß mein Problem ist, seit 5 Jahren ist natürlich auch beziehungstechnisch der Ofen aus, sozusagen. Mhm. Weil ich mich gar nicht mehr traue, so eine schlanke Frau anzusprechen. Kannst du das verstehen? Ja, na klar kann ich das verstehen. Na sicher kann ich es verstehen. Und aber ist ja auch schon irre, wenn du auf 160 runter warst, das ist ja schon ein Erfolg. Ja, auf jeden Fall. Und dann wieder hochgegangen bist. Ja, ja. Das heißt, du lebst auch sehr einsam und zurückgezogen. Nee, überhaupt nicht. Also ich habe einen relativ lustigen Freundeskreis, wir machen auch viel, aber es ist so, dass ich mit 20 noch so diese Hausclub-Kultur mitgemacht habe, wo ich viel auf Events war und viel unterwegs war. Das spielt sich jetzt mehr im privaten Bereich ab. Aber mit Frauen läuft nichts. Also im Moment habe ich keine Freundin. Mhm. Aber das heißt, ich würde mir eine wünschen. Am besten wäre eine Schlanke, die mich runterkocht. Ich hatte neulich hier einen Anrufer, der wollte dicke Frauen und wollte die dick kochen. Der stand auf dicke Frauen und wollte eine richtig dicke haben. Apropos kochen, isst du alles einfach zu viel oder hast du bestimmte Vorlieben, die dich dann auch noch besonders dick machen? Nee, es sind einfach die Mengen. Einfach die Mengen? Ja, also es ist so, wenn ich jetzt mir Spaghetti mache oder so, dann ist das schon der ganze Topf voll. Also da steht ja manchmal drauf für 4 oder 5 Personen. Oder und so. Das ist, verputzt du dann alles? Ja, genau. Und wahrscheinlich. Aber das darfst du dir nicht so vorstellen, weil du ja auch gefragt hast, ob man jetzt dadurch besonders einsam ist oder sozial isoliert. Also das bin ich überhaupt nicht. Also ich habe jetzt auch eine Berufsausbildung und ein Studium, normales Setting so. Was hast du denn studiert? Kulturwissenschaft. Ja. Und was bist du schon in einem Beruf im Moment? Im Moment bin ich arbeitslos, ja. Aber es liegt auch daran, dass wenn man jetzt zu irgendwie Medienkonzern oder so geht und sich bewerbt, dass man doch häufig aufgrund des Gewichts rausgepickt wird. Das glaube ich allerdings auch. Aber das ist nicht der Grund. Der Grund, warum ich jetzt wirklich massiv an dich appellieren muss, dass du dich nochmal richtig an die Kandare nimmst, ist deine Gesundheit. Auf und jeden Fall. Ist deine Gesundheit und dein eigenes Wohlbefinden, weil du kennst es, wie es ist, in einem Körper zu sein, den man mag. Richtig, genau. Und ich gehe mal davon aus, dass du deinen Körper so nicht magst. Also es ist so, dass es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich hasse mich oder sowas. Das ist völliger Quatsch. Ich habe ja auch aus Genuss gegessen, aber es ist einfach diese Menge, die man mit sich rumschleppt jeden Tag. Das ist natürlich so, wenn du dir überlegst, wenn du früher mal Interrail gemacht hast und diese großen Rucksäcke vor dir hattest. So ist das, in der Tat. Wahnsinn. Wahnsinn. Stimmt, so kann man sich das vorstellen. Ja, genau. Ich habe in der Tat Interrail gemacht und weiß, was das für ein Gefühl ist, so ein dickes Ding auf dem Rücken zu haben. Ja, genau, das hat man ja mit 16 gemacht. Genau, genau. Und so, jetzt müssen Pläne geschmiedet werden. Was willst du tun? Ja, genau, deswegen rufe ich eigentlich auch an, weil ich einfach mal von dir deine Meinung wissen wollte. Meine Meinung ist, du musst es für dich entscheiden und du musst diszipliniert sein. Wie bei allen Süchten. Du bist süchtig. Auf jeden Fall. So, auf jeden und das Fall. Geht nur mit einer ganz, ganz klaren inneren Einstellung und Haltung. Ja. Und mit äußerster Strenge gegen sich selbst. Nur so geht es. Ja, richtig, richtig. Und das ist ja so. Und wenn du, lass mich mal sagen, wenn du früher Leistungssportler warst, dann weißt du ja auch, was Disziplin bedeutet. Auf jeden Fall. Das heißt, genau, du kannst das ja. Du müsstest eigentlich die Disziplin, die du damals in dir hattest, die müsstest du jetzt wieder aktivieren, um von den Funden runterzukommen. Genau das ist es. Also das ist das, was ich sage, wenn ich zur Alster gehe, wo morgens um 6 schon die Jogger rumlaufen. Genau. Wo ich nur im Moment auf der Bank sitzen kann und denen zusehen kann, weil ich selber nicht hochkomme. Aber ich wollte nur sagen, dass alle, die vielleicht auch so viel wiegen, man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Ja, okay. Appelle sind schön und gut, aber du musst dich ja selbst am Riemen reißen. Ja. Ich glaube, das geht auch nur so, indem man sich immer Ziele setzt, die man auch zunächst erreichen kann. Kleine Etappen. Ja, ich glaube, so geht es. Sonst verzweifelt man. Wenn du dir jetzt sagst, ich will jetzt auch bald wieder 80 Kilo wiegen, das ist irre. Das ist Wahnsinn. Ja. Du musst ja Etappenziele schaffen. Und dann hat man auch das Erfolgserlebnis. Und wenn du das erste, zweite, dritte Ziel erreicht hast, motiviert das so sehr, auch weiterzumachen. Ja. Und selbst wenn du einmal wieder rückfällig wirst, das gehört dazu. Ja, das hatte ich ja schon. Dann musst du wieder anfangen. Nur so kannst du es schaffen. Nur so kann man aus einer Sucht herauskommen. Ja. Wenn du es alleine nicht schaffst, hast du denn schon überlegt, dass du dir da irgendwie Hilfe, professionelle Hilfe holst? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da auch in dem Sinne in Behandlung bei einer Internistin. Und ich habe schon in den letzten 6 Jahren, ich habe ja gesagt, dass ich es versuche, 3 solche Kuren gemacht in solchen... Das wollte ich gerade sagen. So ein Klinikaufenthalt wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, bloß das ist so, dass... das dauert dann manchmal 3 Wochen oder 6 Wochen. Mhm. Und mir hat mal ein Fachmann gesagt, bei mir müsste man das schon für ein ganzes Jahr eigentlich machen. Und das da zahlt keiner. Da sagt die Kasse auf Wiedersehen. Und ja, oftmals ist das ja auch so, dass die Leute dann in den Kliniken, in diesem abgeschlossenen Raum der Klinik das schaffen. Und wenn sie dann wieder rauskommen, geht's dann gleich wieder rückwärts. Insofern wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du das ambulant machen könntest, dass du einen mit einem Psychologen oder wer da immer auch in Frage kommt. Dich dabei begleitet und du es dann eben mit deiner eigenen Durchsetzungskraft zu Hause durchziehst. Ja. Ja, weil auf einmal werden solche Sachen wichtig, dass man sagt, wenn man die Jogger so sieht an der Alster, die ja alle schlank sind. Die haben es dir angetan, ne? Ja. Aber kann ich gut verstehen. Ja, die sollten dich eigentlich motivieren, wenn du da sitzt. Ja, genau. Dann sagt man, Menschen, mit dieser Leichtigkeit bin ich da früher 2-mal rumgepäst. Das sind 7,5 Kilometer immer einmal um die Außenalster. Und im Moment ist man so ein Oldtimer. Ja, ja. Aber dann, es ist einfach so, du wolltest gerade was sagen, ich hatte dich unterbrochen. Nee, sag ruhig weiter. Dass, wenn man jetzt mit 25 auch eine tolle, attraktive Beziehung und eine Freundin hatte, das geht einem ganz schön auf die Dröhnung sozusagen, dass man das jetzt nicht hat. Ja, das glaube ich. Wie lange bist du jetzt beziehungslos? 5 Jahre. 5 Jahre schon. Ja, natürlich werden da, sage ich mal, die Chancen auch steigen, je mehr du abspeckst. Ja, weil mein Umfeld sagt, ich bin eigentlich ein ganz umgänglicher, lustiger Typ eigentlich. Klingt auch so, in der Tat. Ja. Ja. Und das ist so gemein, dass man jetzt die schlanke Freundin im Moment nicht haben kann. Ne? Ja, abgesehen von diesen Annehmlichkeiten, finde ich, steht immer die Gesundheit im Vordergrund. Auf jeden Fall, bei der Größenordnung auf jeden Fall. Ja, also es kommen hundertprozentig Schwierigkeiten über kurz oder lang. Aber im Moment wurde gerade durchgecheckt Noch ist gar nichts. Ja, aber das heißt nichts. Du bist ja auch jetzt erst 38, aber lass es mal 5, 6, 7, 8, 9 Jahre weiter sein. Wenn du so weitermachst, dann sieht's ganz übel aus. Ja. Ja. Also, wir sind uns einig, Thorsten. Ja. Du musst... weitermachen. Du bist Herr deiner selbst und du kannst das, du hast es in der Hand. Wir können dich ja vielleicht nochmal anrufen, ob wir noch ein paar Tipps haben, ambulante Betreuung oder sowas in Hamburg. Okay, alles klar. Okay, legst du bitte auf und wir melden uns gleich. Vielen Dank. Alles Gute und toll, toll, toll, ne? Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute Nacht. Über Hans-Georg muss ich noch ein bisschen nachdenken gleich. In der Technik war Tobias Fritz und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Freue mich auf euch. Freie Themen Nacht ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.